Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute sind wir nur im Radio, bei 1Live, nicht im WDR Fernsehen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben wie immer heute eine freie Themennacht, also wie immer Mittwochs eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, gerne anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Vielleicht nur über das Thema von gestern, Tatortstraße, aber das muss nicht sein. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Michaela und die ist 14 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Michaela, noch nicht müde? Nein. Nee? Musst du früh raus morgen? Ja, um 7 Uhr. Ach, um 7 Uhr schon? Ja. Und dann noch auf? Ja. Mann. Das kommt wahrscheinlich von den Ferien noch. Achso, du bist noch so im Rhythmus drin. Ja, das dauert bei mir immer ein bisschen länger. Wie lange? Aus welchem Bundesland rufst du an? Weil ich eine ganz bestimmte Sache mit meinen Eltern bearbeiten kann. Gut, dann haben wir jetzt uns ein bisschen missverstanden. Ich hatte gerade gefragt, aus welchem Bundesland du anrufst. Aus Bayern. Aus Bayern. Da waren die Ferien ein bisschen länger als hier. Ja. Glaube ich. So, aber jetzt zu deinem Thema. Also das ist so, ich habe vor 7 Jahren, da war das so, da hat meine Mama eine Überdosis an Drogen gehabt. Ja. Und weißt du, was für Drogen sie genommen hat? Nein, nee. Aber irgendwelche Rauschmittel, ich weiß es wirklich. Irgendwas Schlimmes. Ja. Und das war so, ich habe sie halt überall gesucht und sie hat sich nicht gemeldet, weil ich habe sie überall im Haus gesucht. Wir haben da ein Haus gehabt und alles, das war halt super alles. Und dann habe ich sie oben im Bad gefunden und sie hatte da eine Spritze im Arm und sie war bewusstlos. Oh jo, oh je. So hast du sie gefunden? Ja. Da warst du 7 Jahre alt, also nur ein kleines Mädel. Ja. Was hast du da gemacht? Da kriegt man doch wahrscheinlich eine irre Angst. Ja, als erstes bin ich natürlich zu ihr hin, hab sie geschüttelt. Ja. Hab geguckt, ob sie wach wird, was mit ihr los ist, weil ich habe ja nicht gewusst, was mit ihr los ist, was das war. Und dann ist halt nichts von ihr gekommen, sie hat sich nicht bewegt, gar nichts. Dann bin ich Treppen runtergelaufen. Ich habe sofort einen Krankenwagen angerufen. Echt? Mit 7 Jahren hast du das gemacht? Ja. Wusstest du die Nummer? Ja klar, die stand ja also am Telefon. Naja, trotzdem. Also manch ein Erwachsener ist in der Aufregung, dem fällt dann nicht ein, was er wählen soll. Also du hast das gemacht. Mit 7 Jahren hast du den Krankenwagen angerufen oder die Polizei? Oder kam dann Hilfe nach einer Weile? Ja, die kamen dann so nach etwa 10 Minuten sowas. Ja, und du warst ganz alleine da in der... Ich war allein, ja. Mhm. Dann ist die Mama ins Krankenhaus gekommen. Es war Gott sei Dank noch nicht zu spät. Mhm. Wie lange hat sie dann im Krankenhaus gelegen? Oh, 3 Tage lang. Ja. Wie ging das dann weiter? Hat sie dir das erklärt, was da passiert ist und was da vorgefallen ist mit ihr? Also es war so, ich war in den 3 Tagen war ich bei meiner Freundin. Und wo ich ins Krankenhaus kam zu meiner Mama, da hat sie halt gesagt, was hat sie gesagt? Die hat gesagt, sie soll mir nichts denken, es wird wieder alles in Ordnung. Mhm. Und als sie dann heimkam, also da hat sie dann schon mit mir geredet drüber, was da los war. Aber ich habe auch nicht so richtig verstanden, was sie damit gemeint hat, weil ich denke, da war ich 7 Jahre alt. Ich habe natürlich da jetzt nicht gescheit gewusst, was los war. Ja. So, jetzt rufst du heute bei mir an, immer noch wegen dieses Vorfalls. Ja. Warum? Weil du das immer noch nicht so verarbeitet hast? Ich weiß auch nicht, das belastet einen. Ich habe nur mit meiner Mutter drüber geredet. Die hat mir auch angeboten, dass ich zu einem richtigen Psychologen gehen kann, der mit mir dann drüber redet und so. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das machen soll. Wie ist denn im Moment die Situation, Michaela? Ist deine Mama ganz weg von den Drogen? Ja, das ist sie. Die hat dann auch Therapie gemacht. Und ihr beide lebt zusammen? Ja. Wo ist dein Papa? Also die haben sich scheiden lassen. Ach so. Der wohnt ganz weit weg hier. Und es gibt nur ein Kind, sprich dich? Nein, da ist mein Bruder noch da. Achso, der ist auch noch da. Wie alt ist der? Der ist 19. 19, also ein bisschen älter als du. Ja. Weiß denn deine Mutter das ja vermutlich ja, wenn sie dir schon empfohlen hat, dass du zum Psychologen gehen sollst, dass dir das so viel zu schaffen macht? Das weiß sie ja. Das weiß sie, ja. Mhm. Kannst du denn für mich mal versuchen zu formulieren, was genau das ist, was dir da so viel zu schaffen macht? Also man könnte ja zum Ersten sagen, na gut, da ist vor sieben Jahren, so lange Zeit, ist da was Schlimmes vorgefallen. Mhm. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Die Mutter ist weg von den Drogen, ihr seid eine kleine Familie, ihr lebt zusammen, es funktioniert alles gut. Was ist es, was dir immer noch so zu schaffen macht daran? Das ist einfach, dass ich sie da im Bad liegen sah, dass sie fast gestorben wäre dran. Man hat sie wiederbeleben müssen. Und damals lief alles schief. Meine Eltern haben sich scheiden lassen. Mhm. Und ich weiß auch nicht, dass ich kann es nicht verarbeiten. Ja. Es ist so schlimm. Ist das so, dass du auch das Bild immer vor Augen hast, wie die Mutter da lag? Genau. Mhm. Und auch so die Angst auch immer noch spürst, die du damals gehabt hast. Genau. Ja, genau. Hat man ja als Kind, da hat man als Erwachsener auch dann, dass man denkt, die Mutter ist tot oder was passiert jetzt? Ja. Und dadurch hat sich in meinem Leben viel geändert. Ich habe dadurch auch irgendwie, Konzentration ist nicht mehr so gut bei mir. Mhm. Das heißt, ich habe Bulimie bekommen. Du hast Bulimie schon? Ja. Wie lange schon? Seit 2 Jahren. Schlimm? Das heißt, wie oft kommt es vor? Jeden Tag nach dem Essen. Jeden Tag erbrichst du das, was du gegessen hast? Ja. Das Mittagessen? Alles, egal was. Ah, das heißt, du erbrichst mehrmals am Tag? Ja. Frühstück, Mittag, Abendbrot? Ja, alles. Alles raus immer? Mhm. Weiß deine Mutter das? Die weiß das. Die hat dann mit mir auch drüber geredet, warum ich das mache. Da habe ich ihr halt gesagt, ich weiß es selber nicht. Das sind die Probleme, was sich da alle irgendwie anstapeln. Mhm. Und dann hat sie mit mir gesagt, dass ich das lassen soll, dass sich dann meine Zähne gehen kaputt und dass durch diese Krankheit viele Nebenwirkungen entstehen. Womit sie recht hat. Ja. Mhm. Und dann habe ich es eine Zeit lang gelassen. Mhm. Und wir sind jetzt umgezogen, meine ganzen Freundinnen sind weg und ach, ich weiß auch nicht. Also wieder neue Probleme. Freundinnen sind weg und dann hat es wieder angefangen jetzt. Ja, seit einem halben Jahr. Ja. Dann sagtest du gerade noch Konzentrationsschwächen, das heißt, in der Schule läuft es auch nicht so dolle? Nein. Mhm. Und im Moment eben dadurch, dass ihr umgezogen seid, bist du auch ziemlich einsam, ziemlich alleine. Ja. Mhm. Also im Prinzip eine ziemlich beschissene Situation zurzeit. Ziemlich, ja. Mhm. Wie fühlst du dich denn immer, wenn du das, was du gegessen hast, wieder erbrichst? Danach? Danach, oje, danach, da fühle ich mich dann auch nicht viel besser. Da denke ich mir dann, Gott, warum habe ich das gemacht? Das ist nicht gut, was ich da mache. Ich belaste dadurch meine Mama. Sie hat dann nur mehr Probleme mit mir. Aber irgendwie ist das auch eine Erleichterung für mich. Irgendwie, das weiß auch nicht, dass wenn ich das mache, danach sind zwar andere Probleme da, aber dann denke ich mir einfach, wenn ich das gemacht habe, dann sind das ein Teil von meinen Problemen in meinem Kopf verschwunden einfach. Zumindest denkt man das so für eine kurze Zeit, ne? Ja, genau. Oder dass man auch so ein bisschen entspannt ist für einen ersten Moment, ne? Wenn es passiert. Ja, genau. Wobei das natürlich alles nur eine Scheinentspannung und eine Scheinlösung ist, ne? Weil es ja alles immer schlimmer wird. Pass auf, Michael, ich will dir erstmal ein dickes Kompliment machen. Ich finde, dass du mit deinen 14 Jahren super gut drauf bist. Super. Danke. Echt super klasse drauf. Auch was so deine Selbstanalyse anbelangt, dass du sagst, das hat da und damit zu tun, damals ist das passiert, das hängt wiederum damit zusammen, dass ich jetzt bulimisch bin und so weiter. Finde ich eine irre Leistung. Mit 14 Jahren hätte ich das nie und nimmer gekonnt damals, wenn ich in irgendeine Lage gekommen wäre. Ganz danke. Toll. So, und da musst du jetzt was draus machen. Ich glaube, dass du eine ganz tolle junge Frau bist, ein junges Mädchen bist, mit sehr viel Intelligenz. Ich finde, dass diese Einsicht, die du hast, wie die Zusammenhänge sind, schon mal der erste wichtige Schritt ist. Dann ist ein ganz toller Schritt, finde ich, dass du hier angerufen hast und dir auch irgendwie, das ist ja ein Hilferuf, ne? Dass du von außen irgendwie einen Rat holst. Und ich finde, dass deine Mutter recht hat, dass du wirklich zu einem Psychologen musst. Mhm. Jede Woche. dass du eine lange Zeit, jede Woche einmal eine Stunde oder zwei Stunden, wie auch immer das geregelt ist, zu einem guten Psychologen oder einer Psychologin gehst. Mhm. Die wollte auch schon, dass ich meine Krankheiten mit Therapie mache. Ich will dir mal sagen, Michaela, das musst du machen, weil du nämlich sonst schwerst krank wirst. Wie lange machst du das jetzt mit der Brecherei? Also schlimm vor allen Dingen, wie du es mir gerade geschildert hast, dass du jede Mahlzeit rausnimmst, erbrichst. Wie lange? Seit einem halben Jahr. Also es war dann eine lange Pause. Mhm. Also wenn man alles zusammennimmt, sind es 2 Jahre, aber jetzt seit wir umzogen sind, ist es ein halbes Jahr. Gut. Das ist wirklich eine sehr schwere Erkrankung. Und da muss man was machen und die kann übelste Folgen haben. Du bist ja auch noch in der körperlichen Entwicklung. Du kannst schwere innere Erkrankungen dadurch bekommen, wenn man das zu lange macht. Abgesehen von den seelischen Problemen, die damit zusammenhängen. Du musst zu einem Psychologen, um all das aufzuarbeiten, was damals passiert ist. Und wahrscheinlich hängt das alles zusammen. Und ich hoffe, dass ihr dann auch diese Bulimie in den Griff bekommt und du nicht mehr erbrechen musst. Das ist einfach, ich weiß auch nicht, ich möchte aufhören damit. Ich will es nicht mehr machen, weil ich möchte, wenn ich erwachsen bin, ein ganz anderes Leben führen. Ja. Ich möchte selbstständig sein, Kinder haben. Ja. Und wenn ich das weitermache, ich möchte ja aufhören eigentlich, aber es geht nicht, das ist so schwer, eben, einfach da rauszukommen. Du kannst es nicht. Die Erfahrung hast du ja jetzt auch gemacht, dass du das nicht alleine kannst. Also musst du dir eine Hilfe suchen von außen, jemand, der sich damit auskennt. So, wenn man eine schwere Grippe hat oder eine andere Erkrankung, geht man zum normalen Arzt, der hilft einem. Und bei dir ist es nur die Seele, die ist ziemlich durcheinander. Also musst du dazu zu einem Psychologen gehen. Was hat dich denn eigentlich im Moment oder in der letzten Zeit so davon abgehalten, dem Rat deiner Mutter zu folgen? Ich weiß auch nicht, weil wenn die das, also es ist so, ich gehe in die Schule und da wird sehr viel gesprochen über mich. Mhm. Und wenn das rauskommt irgendwie, dass ich irgendwie zu einem Psychologen gehe, dann wird es da heißen, dass ich irgendwie, keine Ahnung, durchknallt bin. Verstehe ich. Dann hat man gleich das Image, als hätte man eine Macke, ne? Ja, genau. Aber das muss ja kein Mensch erfahren. Das muss ja niemandem erzählen und der Psychologe darf das gar nicht weiter erzählen. Mhm. Das kann ja ganz heimlich laufen. Das muss ja keiner mitkriegen. Im Vordergrund muss jetzt stehen, dass dir geholfen wird. Ja. Und ich möchte, dass du, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich habe ja hier in meiner Sendung auch immer einen Psychologen im Hintergrund. Mhm. So auch heute, der heißt Johannes. Und mit dem möchte ich, dass du noch eine Weile mit dem Johannes redest. Mhm. Der Johannes kann dir vielleicht auch noch ein paar Tipps geben, wo man in deiner Gegend ganz gute Ansprechpartner findet. Ja. Und von meiner Seite aus nochmal den Rat, unternimm was, Michaela. Du hast schon viel gemacht und du bist ein verdammt kluges Mädel. Jetzt muss es weiter nach vorne gehen, damit du gesund wirst und das Leben führen kannst, von dem du träumst, was du gerne mal später machen möchtest. Ja. Ne? Mhm. So, jetzt legst du auf und mein netter Psychologe, der Johannes, ruft dich gleich an. Okay. Ich möchte mich nur bedanken bei Ihnen. Ich finde es einfach super, was Sie machen, dass Sie den Menschen helfen, ihnen Mut machen und super, echt. Sehr nett von dir, dass du es sagst, Michaela. Danke. Alles Gute, tschüss. Tschüss. 0800 5678 111, meine heiße Nummer hier im Studio, die ihr wählen könnt, solltet, wenn ihr mit mir sprechen wollt. 0800 5678 111. Antje! Hallo Antje, 35 Jahre alt. 35. 35, ja. Ja, grüß dich, hallo. Um was geht's, Antje? Ach ja, ich wollte mit dir darüber sprechen. Ich muss das jetzt einfach mal also jemandem sagen. Gut, vielen habe ich, also ich habe schon so oft darüber geredet, die letzten Stunden. Ja. Es ist einfach so, gestern ist meine Mutter gestorben. Und wir sind alle noch ganz überwältigt von dieser Nachricht. Wir können es alle noch gar nicht richtig fassen. Ist deine Mutter plötzlich verstorben, Antje? Ja, so für uns plötzlich und unerwartet, ohne dass sie vorher lange krank gewesen ist und so. Sie hatte noch eingekauft, der Tag gestern verlief auch ganz normal. Sie hatte noch eingekauft vor dem Parkplatz, hat sie noch eine Freundin getroffen, da haben sie ein bisschen geschwätzt und so. Und ganz plötzlich, so hat man es mir erzählt, gell, hinterher. Ja, ja. Dann hat sie plötzlich gesagt, du, irgendwie habe ich so Kopfschmerzen irgendwie, so ein Ziehen über dem Auge. Ich glaube, ich fahre lieber nach Hause. Mhm. Ja, und ihre Freundin, die sagte, du, also in dem Zustand lasse ich dich nicht weg. Mhm. Gell? Also ich rufe lieber deinen Mann an, dass er dich holt und so. Ja, und keine 3 Minuten später, als mein Vater schon unterwegs war, da sagte sie dann, nein, ruf den Notarzt, mir ist schlecht, schnell, schnell. Mhm. Gell? Und dann muss es also ganz schnell gekommen sein. Mhm. Und eine Stunde später war sie dann schon tot. Was war es denn? Das war also Gehirnblutung, wie sich herausgestellt hatte. Also als mein Vater ankam, da war der Krankenwagen da und die hatten meine Mutter weggebracht in die nächstgrößere Stadt, wo Spezialisten sind in der Klinik, gell? Und also es ist hier sofort geholfen worden? Ja, offenbar. Aber da hat es im Krankenhaus dann geheißen, wir können nicht operieren. Mhm. Es ist inoperabel. Jetzt können wir nur dafür sorgen, dass sie keine Schmerzen hat und der Rest, das liegt jetzt nicht mehr in unserer Hand. Ja, und das also, und mein Vater, der ist mit dem Pfarrer, der dann da gewesen ist, dahin gefahren, weil er meinte, er kann nicht allein Auto fahren. Mhm. Ich bin zu Hause geblieben. Die Nachbarn, die alle schon zusammengetrommelt waren, die waren auch alle ganz neben durch den Wind gewesen. Und da, erst als ich die Nachbarn gesehen hatte, dann merkte ich erst, es muss was wirklich ganz Schlimmes sein. Vorher hatte ich das gar nicht so richtig registriert. Und Antje, wie alt ist deine Mutter geworden? 72. 72, ja. Wie war denn dein Verhältnis zu der Mutter? Und ich wollte noch schnell den Gedanken zu Ende erzählen. Dann kam der Anruf von meinem Vater, als ich mit der Nachbarin dann also allein zu Hause saß. Keine halbe Stunde später kam der Anruf. Mein Vater hat sie nicht mehr lebend angetroffen, sie ist tot. Mhm. Ja, also wie war das Verhältnis zu meiner Mutter? Insgesamt gut, aber es gab auch Spannungen, wie das zwischen Mutter und erwachsener Tochter, die ihre eigenen Kopf halt eben hat. Wie oft, also ihr habt relativ nah beieinander gewohnt, habe ich es rausgehört? Ja. Wie oft habt ihr euch so gesehen? So öfters, zwei, dreimal die Woche. Ach ja, dann ist es ja doch schon sehr eng, ne? Man ja, so doch. Viel, und dann kommt halt noch dazu, ich bin nicht verheiratet, gell? Mhm. Und also sind die Eltern doch sehr wichtige Bezugspersonen. Ja, das ist noch was anderes, als wenn man eine eigene Familie hat, dann sind die Eltern wichtiger. Das ist ja, eben, also das ist ganz automatisch dann so. Bist du denn auch noch ins Krankenhaus gefahren und hast deine Mama angeguckt nochmal? Nein, also das habe ich nicht. Ich, wie gesagt, während mein Vater unterwegs war, bin ich zu Hause geblieben. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, vor einiger Zeit kam die Sendung Ich will, aber ich kann nicht. Kannst du dich erinnern? Ja. Ja, und da hatte ich dich auch angerufen und habe dir gesagt, ich kann nicht in nächstgelegenere Städte fahren. Ja. Kannst du dich erinnern? Ja, aber natürlich. Ja, ich kann mich sehr gut erinnern. Ja, und deswegen hätte ich gar nicht mitkommen können. Ja, ich weiß, das müssen wir vielleicht nochmal erklären, dass du eine große Angsterkrankung hast und sehr Angststörung. Ja, und die und eines der Angstzustände und der Symptome äußert sich eben in der Agoraphobie. Das heißt, man hat Angst, sich für längere Zeit von zu Hause zu entfernen weit weg von zu Hause zu sein. Das war so, dass du mit dem Auto fährst, aber dich nicht traust, auf die Autobahn zu fahren, weil du da nicht umkehren kannst sofort, wenn du das Gefühl hast. Aber ne? Auch wenn ich ich kann auch nicht zu jemandem ins Auto steigen, nicht deswegen, weil ich kein Vertrauen zu ihm hätte. Nee, weil du nicht die Macht dann über das Auto hast. Ne? Richtig. Ich verstehe das. Hast du sehr gut logisch geschlossen daraus. Gell? Deswegen ist es gar nicht möglich. Und jetzt hast du deine Mama verloren. Ja, gell, aber Ja, und das ist so schrecklich. Mhm. Also du merkst das schon, wenn ich über sachliche Dinge jetzt spreche, das kann ich, aber sobald es heißt, du hast deine Mama verloren, dann bin ich kurz vorm Heulen. Mhm. Das merkst du ja jetzt. Bist du alleine zu Hause im Moment? Ja, ich habe sehr viel Zeit bei meinem Vater verbracht. Mhm. Das werde ich in der nächsten Zeit natürlich auch tun. Aber im Augenblick bin ich jetzt alleine zu Hause. Mhm. In der ersten Nacht hätte ich gar nicht allein hier schlafen können. Sag mal, wie ist denn das jetzt? Das ist ja nur alles extrem kompliziert durch deine Erkrankung. Kannst du denn zum Beispiel jetzt in der Wohnung von deinem Vater, könntest du da übernachten? Ja, das ist ja nicht so weit weg, das ist nur ein paar Minuten. Das geht. Mhm. Also das ist kein Problem. Also das ist auch so eine Heimat für dich, dann diese Wohnung der Eltern. Ja, absolut. Mhm. Ich hatte dir damals das erzählt, wenn es um Städte geht, die sagen wir mal so 10, 15 Kilometer weiter weg sind, da wird es bei mir problematisch. Ist es denn so, dass aufgrund deiner besonderen Erkrankung, die viele Komplikationen mit sich bringt, so die Eltern auch einen dadurch auch besonderen Stellenwert hatten, weil sie einen wichtigen Ansprechpartner darstellten, weil sie dich vielleicht auch ein bisschen betreut mehr haben, dass die Beziehung dadurch auch noch enger ist als, sagen wir mal, bei einem gesunden Menschen? Schwer zu sagen. Also mein Vater, der reagiert ein bisschen hilflos auf mein Problem. Meine Mutter, die konnte mich verstehen und hat mir zugehört, wenn es sein musste. Die konnte mich verstehen, so gut man sowas eben verstehen kann. Wie wird das denn jetzt sein? Es liegen ja noch schwere Tage vor dir. Ja, und ganz genau das ist, wovor ich jetzt schreckliche Angst habe. Wie wird das sein? Vor den nächsten Tagen. Ja. Und wie wird das bei der Beerdigung sein? Kannst du da hingehen? Ja, ich werde, soweit es geht, dabei sein. Und ich kann ich habe dir ja erzählt, solange es in einem bestimmten Radius in meiner Heimatstadt ist, da kann ich mich normal bewegen und kann auch alles machen. Mhm. Also das geht. Und ich werde bei der Beerdigung dabei sein. Dennoch aber ist das natürlich alles sehr schwierig. Was auch davor habe ich natürlich Angst. Ist doch normal. Weil, weißt du, Domian, das Erste, also das, wovor ich jetzt am meisten Angst habe, sind die nächsten Tage. Mhm. Weißt du, gestern, da war diese Nachricht so ungeheuerlich, das kann man im ersten Moment gar nicht glauben. Man denkt irgendwie, dass man ist in einem falschen Film oder sowas. Ja, es ist ganz irreal wahrscheinlich. Ja, ich konnte nicht weinen. Mhm. Gell? Und gerade heute, da konnte ich schon ein bisschen weinen. Das heißt, der Schock löst sich langsam. Hast du dich jetzt Angst auch vor der Nacht? Ja, ganz genau. Das ist die erste Nacht, die war ganz schrecklich. Ich habe richtig Herzklopfen gehabt, Herzschmerzen, die Angst, die saß in meiner Brust drin. Ich konnte kaum atmen, schlafen, das war auch halt nicht so doll. Gell? Und ich habe auch Bauchweh gehabt. Ich habe am nächsten Morgen würgen müssen und so. Ich habe einfach davor jetzt, ich habe vor mir selbst Angst einfach. Ich meine, ich kann mir das so gut vorstellen, Antje. Gell? Also, ich habe ja auch alte Eltern und habe auch mal so Angst, dass denen was passiert. Und, gell, genau. Und ich habe, wie gesagt, jetzt einfach Angst davor, wenn sich der Schock jetzt langsam löst, diese Lähmung, gell, dass mein Körper auch dementsprechend reagieren könnte, und das kann ich doch jetzt gar nicht brauchen. Ich muss mich doch jetzt psychisch wappnen für die nächste Zeit. Aber vielleicht, ich könnte mir vorstellen, ich weiß es nicht, dass man gerade in solchen Extremzeiten, dass man da so durchmarschiert, dass man das kann. Dass du die nächsten Tage durchstehen wirst. Ja. Allein schon für deinen Vater ist es wichtig, dass du auch an seiner Seite sicherlich stehst und ihm hilfst. Ja. Auf jeden Fall. Und das gibt uns beiden Mut. Mhm. Der eine, der kann dem anderen jetzt ein bisschen helfen. Ist das so, dass das auch geplant ist, dass ihr jetzt in den nächsten Tagen mehr miteinander zusammen sein werdet, dein Vater und du? Was heißt geplant? Wir sind deswegen zusammen, weil wir viel planen müssen, nicht umgekehrt. Mhm. Ja, weil es gibt doch auch viel verwaltungstechnisches Kram. Ja. Gell? Und ich kann meinem Vater auch helfen, wo er halt jetzt sich nicht so mit dem Gestalten von Karten, also diesen Beileitkarten am Computer geht das am besten, und da kennt er sich nicht aus. Gell? Also da helfen wir uns jetzt gegenseitig. Manche, mir tut es tierisch leid, was du erzählst. Tierisch leid. Mir tut es grundsätzlich sehr leid, und dann ermesse ich auch, dass es aufgrund deiner besonderen Lebenssituation noch besonders schwierig für dich ist. Eben deswegen, weil meine Eltern und auch meine Mutter so auch so wichtige Personen für mich sind und waren. Jetzt stehe deinem Vater gut bei und er wird dir auch beistehen. Und es werden schlimme Tage und schlimme Wochen jetzt vor dir liegen. Ja. Den Schmerz wird dir niemand nehmen können. Ja, weil im Augenblick, da können wir diesen Schmerz noch ein bisschen im Moment übertäuben noch. Durch Geschäftigkeit. Ja, aber wenn die Beerdigung dann vorbei ist, ich habe Angst, dass wir dann so absinken in Depression, in ein tiefes Loch, in Sinnlosigkeit oder so. Wann wird die Beerdigung sein? Am Montag. Am Montag. Magst du vielleicht am Montagabend von einem Psychologen, von meinem Psychologen nochmal angerufen werden? Ja. Wenn du das möchtest, werde ich das arrangieren. Dann vermerken wir das, dass du Montagabend angerufen wirst. Nicht hier auf dem Sender, sondern ganz, ganz intim mit dem Psychologen. Ja. Ja? Sollen wir das so machen? Dann hast du vielleicht auch so ein bisschen so einen Anhaltspunkt. Wenn du noch reden möchtest, kannst du reden. Wenn du nicht zu Hause bist, ist auch nicht schlimm. Wir versuchen es einfach mal und wenn nicht, dann... Ja. Denn es wird auch so sein, dass, nehmen wir mal an, dass Verwandte kommen werden zur Wohnung meiner Eltern. Vielleicht werde ich dann am Montag da gebraucht. Das kann ja auch sein. Gucken wir mal. Also vielleicht bin ich nicht zu Hause. Aber das ist natürlich sehr nett, die Aussicht dann zu haben. Da ist dann noch jemand, mit dem ich dann nochmal sprechen kann. Weißt du was, wir machen mal folgende Verabredung. Ja. Wir versuchen dich Montag zu erreichen. Wenn du nicht da bist, ist es natürlich völlig in Ordnung. Und wir versuchen dich Dienstag nochmal zu erreichen. Vielleicht, wenn du unsere Hilfe brauchst, dann werden wir gerne da sein. Ja, also wie gesagt, die nächsten Tage, die haben wir irre viel zu tun. Da können wir unsere Gefühle noch übertäuben irgendwie. Gell? Also das gibt uns jetzt auch Kraft, ne? Also wie gesagt, die nächste Woche, da habe ich Angst davor, ob das nicht über mir zusammenschlagen wird, verstehst du? Also wir verbleiben jetzt mal so. Ja. Das machen wir. Da kannst du dich auch hundertprozentig drauf verlassen und wir sind natürlich überhaupt nicht böse, wenn du dann nicht da bist. Ja, also wie gesagt, wenn dann nicht deswegen, weil ich es vergessen habe, sondern weil ich es dann nicht könnte. Möchtest du denn jetzt auch noch ein paar Worte mit meinem Psychologen reden? Ja. Gut, dann legst du auf und Johannes ruft dich an. Ich danke. Und ich wünsche dir alle Kraft der Welt für die nächste Zeit. Liebe Antje. Ja, das ist lieb. Ganz ehrlich zu sein, ich habe auch gehofft, dass mir jetzt jemand nochmal sowas sagen würde. Ja. Alles Liebe. Ich danke dir. Auf Wiederhören, Antje. Tschüss. Silvia, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Silvia. Ich habe heute von meinem Frauenarzt erfahren, dass ich aber so auf natürlichem Weg keine Kinder bekommen kann. Ich habe jetzt 2 Jahre Hormontherapie hinter mir. Und gestern haben sie dann nochmal Blut abgenommen und heute haben sie mir also gesagt, dass sich da so nichts tut. Hast du einen großen Kinderwunsch? Ja. Ja. Das heißt, diese Information heute hat dich ziemlich umgehauen. Ja, nicht nur mich. Ich bin ja verheiratet und... Ach so. Den haben wir jetzt auch schon seit 8 Stunden nicht mehr gesehen. Hast du deinen Mann nicht gesehen seit 8 Stunden? Nee, der ist dann weggefahren, ich denke mal zu Bekannten und da ist er auch immer noch. Nachdem er das erfahren hat? Ja. Weil ihn das auch so umgehauen hat? Ja. Genau. Das ist definitiv, und da kann sich jetzt auch niemand getäuscht haben, das ist so, du kannst keine Kinder kriegen. Genau, also meine Eier, die reifen zwar heran, aber die reifen nicht aus und deshalb funktioniert das nicht. Wie lange seid ihr verheiratet schon? Dann 2 Jahre. 2 Jahre. Und wolltet gern ein Kind haben, bald, hätte schon eins gehabt vielleicht. Ja, genau. Hast du mit der Möglichkeit vorher auch schon so in Gedanken gespielt? Es könnte vielleicht sein, dass es überhaupt nicht geht, oder? Ich habe immer gehofft. Weil man denkt ja, dann schluckt man jeden Tag Hormone und kriegt einmal die Woche eine Spritze und war dann irgendwie für die Katz bis jetzt. Ich wundere mich ja so ein bisschen über das Verhalten von deinem Mann, weil bleibt man da nicht zusammen in so einer doch harten Stunde? Jetzt lässt er dich ganz alleine. Ich denke, dass er jetzt auch erstmal irgendwie damit klarkommen muss, weil er möchte halt auch unbedingt ein Kind. Was hat er denn in der ersten Sekunde gesagt, als du ihm das mitgeteilt hast? Gar nichts. Er guckte dann halt nur und sagte, ja, da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Aber wir haben jetzt noch die Möglichkeit halt der künstlichen Befruchtung. Aber dann bin ich ja in dem Sinne nicht wirklich die Mutter. Und das ist für mich ist das irgendwie schwierig, das dann zu akzeptieren. Du bist dann nur ja die austragende Frau. Ja, und ich darf es dann großziehen und... Aber es ist halt nicht meins. Es gibt ja noch eine andere Möglichkeit. Ja, Adoption. Die Adoption, ja. Das ist ja dann auch nicht das Gleiche. Dann bin ja weder ich die Mutter noch er der Vater. Aber ist vielleicht gleichberechtigter als diese andere Lösung. Da ist er dann der Vater, aber du nicht die Mutter. Ja, ich weiß nicht. Aber es ist ja dann auch schwierig, einen Säugling zu adoptieren. Ja, sicher, es ist schwierig. Aber ihr seid ein junges Ehepaar, ein sehr junges Ehepaar mit 22. Ist dein Freund auch so alt wie du? Nee, der ist 28. Naja, gut. Ich meine, das ist jetzt so eine, man sagt das jetzt, bei dir ist das noch ganz frisch und du bist super traurig. Und im Moment würde ich das nicht großartig trösten. Aber wenn so eine gewisse Zeit vergangen ist, wäre es ja schon richtig, wenn ihr euch mal zumindest sehr intensiv mit diesen Gedanken beschäftigen würdet. Es gibt so viele arme Würmchen in den Waisenhäusern überall. Ja. So viele süße Kinder. Gut, das ist dann nicht meins, das ist nicht aus euch entstanden. Aber man kann doch so ein Kind auch nach einer gewissen Zeit genauso lieb haben wie ein eigenes Kind. Ja, dann ist ja auch das Problem, dann kriegt man ja auch meistens keine Säuglinge. Bitte? Das Problem ist einfach auch bei Adoption, man kriegt dann meist keine Säuglinge mehr, ne? Die sind dann halt alle schon ein bisschen älter. Gut, damit müsst ihr euch da beschäftigen, euch genau erkundigen und... Ich finde es natürlich auch sehr traurig, wenn ihr euch drauf gefreut habt und es ist euer Herzenswunsch. Aber es ist noch keine Katastrophe. Ja, jetzt habe ich halt auch Angst dadurch, dass wir halt zusammen kein Kind haben können, dass er halt irgendwie sich auch scheiden lässt oder so. Fände ich aber sehr traurig. Ja, ich auch. Fände ich, weißt du, warum ich das sehr traurig finde? Weil das nicht von einer sehr großen Liebe zeugen würde zu dir. Wenn er dich wirklich groß liebt, so wie sich das gehört in einer Ehe, dann müsste er jetzt die Überzeugung haben, okay, das ist jetzt so und jetzt suchen wir gemeinsam nach einer neuen Lösung. Aber die Silvia ist meine Frau und die liebe ich über alles. Wenn er dich jetzt nur verlässt, weil du gebärunfähig bist, na komm, was ist denn das für ein Mann? Ja, er hat auch schon mal sowas angedeutet, deshalb bin ich jetzt halt auch so ein bisschen unruhig, weil er halt immer noch nicht zu Hause ist. Echt, das hat er angedeutet? Heute oder irgendwann mal angedeutet? Nee, schon im Laufe der Zeit mal. Und er sagt dann auch immer, als ich die Hormone genommen habe, oh, das klappt ja sowieso nicht und vielleicht sollte ich mir eine andere suchen. Das hat er zu dir gesagt schon? Ja. Das ist aber hart. Hat dich das nicht sehr verletzt? Doch, das habe ich ihm auch gesagt. Und er hat sich dann auch entschuldigt. Aber hat er das so im Spaß gesagt? Na, also ich denke schon, dass er das ernst gemeint hat. Aber das sagte man auch nicht im Spaß, selbst wenn er es im Spaß gesagt hat. Und wenn er es ernst gemeint hat, ist es noch schwerwiegender. Ist denn eure Ehe, eure Verbindung, eure Beziehung eigentlich so in Ordnung? Ja. Also wir haben eigentlich, wir sprechen über alles ganz offen und haben auch so, also selten auch mal Krach oder so, ist eigentlich alles ganz harmonisch. Gut, jetzt ist das natürlich eine Erschütterung, diese Nachricht. Ich würde euch empfehlen, Silvia, wenn du den Eindruck hast, dass das jetzt zu sehr zu einer Irritation führt in eurer Beziehung, dass ihr beiden mal für einige Stunden, für einige Termine zu einer Eheberatung mal geht. Dass ihr mit einem neutralen Menschen einfach mal dieses Thema erörtert. Ich glaube, das ist viel hilfreicher, als wenn man da alleine gegenseitig zusammensitzt und sich vielleicht da auch reinsteigert in Emotionen und so weiter. Also eins ist ja dann ganz klar, du möchtest deine Ehe nicht verlieren, deinen Mann nicht verlieren. Und genau. Wir wollen mal hoffen, dass er dich auch nicht verlieren will, dass er dich genauso liebt wie du ihn. So, und dann muss es einen Weg nach vorne geben und den wird es auch geben. Auch einen glücklichen Weg. Auch wenn es im Moment alles noch ein bisschen traurig ist. Hoffen wir es. Und du wohnst in einer Stadt? Ich wohne in einer großen Stadt. Ja gut, dann brauchst du ja nur das Telefonbuch zu gucken und da hast du die Beratungsstellen. Ja, wir haben ja einen Eheberater in der Familie. Ach so. Na, ob das so gut ist, an denen heranzukommen? Ja, ich weiß auch nicht, aber auf jeden Fall könnte ich mich dann an den wenden. Genau, ganz genau, ganz genau. Also ich finde es auch, ich sag's nochmal, ich finde es natürlich auch traurig und kann das gut nachvollziehen. Aber das betrifft so viele Familien und so viele Paare und die haben das auch gut gelöst und glücklich gelöst. Und sicher, wenn wir jetzt einige zu Worte kommen lassen würden, die auch irgendwann mal so traurig waren wie du jetzt und die 10 Jahre später sagen, wir haben ein Kind adoptiert, wir sind die glücklichsten überhaupt und denken über gar nicht mehr darüber nach. Und hab ein scharfes Auge auf deinen Mann, wenn der solche Sachen sagt. Das darf er eigentlich nicht sagen. Also ich bin eine andere Frau. Hoffen wir, dass er bald nach Hause kommt. Ja, hoffen wir. Ja. Liebe Silvia, alles Gute. Dankeschön. Wiederhören. Tschüss. 1.35 Uhr, jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 14 Sekunden, jetzt Radio 1 live mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine freie Themennacht heute. Das heißt, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ruft mich ganz einfach an. Telefonnummer 0800 5678 111. Nina ist die nächste Anruferin bei mir. Die Nina ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Nina. Dein Thema. Bei mir geht es um Tablettenabhängigkeit, speziell um Schlaftablettenabhängigkeit. Betrifft es dich selbst? Mich selbst. Mhm. Du nimmst Schlaftabletten? Ja, seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren? Wie viel? Momentan bin ich froh, wenn ich mit 2 auskomme. Sind das sehr starke Tabletten? Verhältnismäßig ja. Also es gibt Ärzte, die haben mich schon mal nach Hause geschickt von wegen, also das verschreibe ich ihnen nicht. Mhm. Da müssen sie zu ihrem Hausarzt gehen oder zu dem behandelnden Arzt, der es verschreiben soll. Aber du findest immer wieder Ärzte, die es dir dann doch aufschreiben? Ich finde immer wieder Ärzte, die mir es doch aufschreiben und ich habe halt einen Stammarzt, der es mir halt relativ sicher aufschreibt, aber wenn der mal in Urlaub ist, dann geht für mich die Panik los. Mhm. Du hast seit 2 Jahren, nimmst du regelmäßig jeden Abend diese 2 Hammertabletten? Ja, das war am Anfang nur eine. Das hat sich aber dann im Laufe der Zeit halt gesteigert, dass ich irgendwann... Ich gehe ja spät ins Bett, wache dann irgendwann morgens um 9 Uhr auf nach 5 Stunden Schlaf. Dann muss ich aber nochmal eine nehmen, sonst kann ich nicht nochmal einschlafen. Morgens um 9 nochmal? Ja. Und wie lange schläfst du dann? Ja, bis mittags halt, so 13 Uhr oder so. Aber ich gehe auch sehr spät ins Bett. Was machst denn du vom Beruf? Momentan bin ich krankgeschrieben. Aha. Warum bist du krankgeschrieben? Wegen Depressionen. Diese ganze Tablettenabhängigkeit hat mit Psychopharmaka alles Mögliche angefangen und hat jetzt so geendet, dass ich von 4 Psychopharmaka los bin, aber jetzt nur noch von dieser einen Schlaftablette abhängig bin. Mhm. Wie lange bist du denn schon krankgeschrieben? Seit Juli 2001. Seit Juli 2001? Ja. Das heißt, du hängst seit über einem Jahr zu Hause rum? Umhängen würde ich nicht sagen, nee. Würdest du nicht sagen? Nee. Ja, was machst du denn dann den ganzen Tag? Tja, dann hänge ich rum. Ja. Dann ist es halt schwierig, dann warte ich halt, dass es Abend wird und ich meine Tabletten nehmen kann und meine Ruhe habe. Mhm. Damit kann man ja keine Party feiern, das ist ja nicht wie mit Alkohol, dass es locker macht, dass also das blenden, lustig ist. Also blenden die Tabletten dich auch so ein bisschen aus deiner Realität raus? Ja, auf jeden Fall. Und die helfen aus der dir Welt. Aus der Welt raus? Ja. Mhm. Nun sagt man ja, dass jemand, der depressiv ist, der Depression hat, eine Erkrankung hat, dass der nicht viel schlafen soll, weil das die Depression noch verstärkt. Wie empfindest du das denn bei dir? Also ich bin froh, wenn ich schlafen kann. Und wenn man eine Tablette nimmt und dann legt man sich hin und 10 Minuten später ist man dann weg. Mhm. Und am Anfang war das noch für 8 Stunden, wenn ich eine genommen habe. Und teilweise ist es dann, wo es schlimmer geworden ist, dass ich schon mittags eine Schlaftablette genommen habe, um meine Ruhe zu haben. Mhm. Keine Lust hatte. Mhm. Und das ist auch schon mehrmals in irgendwelchen Exzessen geendet, wo ich dann wirklich Krankenhaus aufgewacht bin, wenn man mich hat ins Krankenhaus bringen lassen. Ich habe davon gar nichts mitgekriegt. Er meinte, hier im Zimmer sehe alles aus wie Emergency Room und hätten sie mich zu viert die Treppe runtergetragen. Und hattest du da zu viel genommen? Oder? Da hatte ich zu viel genommen. Hast du zu viel genommen? Da, ja. Aber nicht mit der Absicht, dich zu... Nicht mit der Absicht, mich umzubringen. Mhm. Ich kann das selber nicht sagen, wieso, weshalb, warum. Das hat mich einfach so geritten. Hast du den Versuch, du hast gerade gesagt, dass du von allen, habe ich das richtig verstanden, von allen Psychopharmaka weg bist? Ja, von ich allen. Bin momentan, seit 5 Wochen oder was, bin ich von allen Psychopharmaka weg. Was ja ein großer Erfolg schon ist, ne? Ja, finde ich auch, aber... Hast du denn versucht... Also wenn das, du thematisierst das ja als Problem, ja. Zu Recht auch mit den Schlaftabletten, hast du denn versucht, das in den letzten Wochen ein bisschen runterzufahren? Ja, habe ich. Mein Mann ist zum Beispiel diese Woche auf Nachtschicht und da habe ich gedacht, ja, was passiert, wenn ich jetzt einfach keine Schlaftablette nehme? Mhm. Es passiert nichts, ich kann nicht schlafen, das heißt aber irgendwie so gegen 6 Uhr morgens fange ich an, so furchtbar zu gähnen, dass ich denke mal, das ist vom Körper ein Zeichen für Müdigkeit und ich wälze mich rum und ich kann nicht schlafen, es geht nicht. Und irgendwann ist man dann so zermürbt, sag ich mal, von der Zeit, die auf einen einwirkt, dass man dann sagt, komm, ich nehme jetzt eine Schlaftablette, ich halte das nicht mehr aus. Und der Körper, der saugt die richtig auf und nach 5 Minuten ist dann Zapfenstreich. Ich weiß nicht, es gibt ja 1000 Tricks, wenn man in irgendeiner Sucht drin hängt, sich da vielleicht wieder rauszuholen. Vielleicht ist es auch nicht klug, diese Radikalkur zu machen, dass du dann gar keinen nimmst, sondern dass du einfach die Dosis versuchst runterzufahren. Ja, das haut dann hin, dass ich dann vielleicht einschlafe, das habe ich auch schon probiert, aber wie gesagt, dann nach 2 Stunden wach werde und dann wahnsinnig werde. Mhm. Wobei, ich überlege gerade so, du arbeitest nicht. Du musst also auch nicht besonders fit sein für. Nee, muss ich auch nicht. Das heißt, du könntest es ja einfach wirklich mal drauf ankommen lassen und wenn du noch so fertig bist. Habe ich gemacht. Hast du gemacht? 3 Tage. Und dann habe ich mich aber schon heulend auf dem Wohnzimmerboden gewälzt und mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen. Und du konntest in diesen 3 Tagen nicht ohne Schlaftablette schlafen? Ohne nicht. Mhm. Nicht mal einen Sekundenschlaf. Insofern hat es einen lustigen Vorteil, sage ich mal, ich kann Auto fahren ohne Ende. Das heißt, wenn ich abends in Disco gewesen bin mit meinem Mann, dann kann ich heimfahren. Ich trinke auch keinen Alkohol, weil ich früher immer Sekundenschlafprobleme hatte beim Autofahren. Das ist vollkommen weg. Überhaupt. Wie fühlst du dich denn, also das kenne ich jetzt so, wenn ich mal eine Schlaftablette nehme, fühle ich mich danach immer besonders so schlecht. Also es ist wie so ein Katergefühl. Weil der Schlaf einfach nicht gut ist und nee, es hat so ein Hangover irgendwie. Also bei dir ist das nicht so. Nee, ich kann mir jetzt auch momentan, kann ich mich ja gar nicht mehr an die Zeit erinnern, wo es war, dass ich ohne geschlafen habe. Mhm. Also du nimmst die Dinger ein, schläfst und fühlst dich danach sogar gut. Sehr gut sogar. Mhm. Weil es die einzige Möglichkeit ist, Schlaf zu kriegen und das Schlafentzug ist schrecklich. Aber das klingt ja doch wirklich sehr, sehr nach schwerer seelischer Erkrankung. Ja. Warst du wegen der Depressionen auch schon in stationärer Behandlung? Das noch nicht, aber mein Arzt hat mich so eingeschätzt, dass ich das noch nicht schaffen würde, weil ich so ortsbezogen bin. Weil du was? Ortsbezogen. Ja. Ist das der Arzt, der dir auch diese Schlaftabletten verschreibt? Ja. Ich bin da ganz skeptisch, weil das ist für mich kein guter Arzt, der sowas macht. Das kann man vielleicht mal in sehr, sehr komplizierten Situationen mal für eine Weile einem Patienten verschreiben. Aber nur unter Höchst... Aber der kann jetzt nicht einfach aufhören. Nein, aber er müsste jetzt irgendwas mit dir anstellen, dass du, wie auch immer, ich bin ja kein Mediziner, das ist wahrscheinlich ein hochkomplizierter Vorgang, ja. Dass man dich da allmählich rausholt. Und deswegen kam gerade mir die Idee, vielleicht geht das wirklich nur in einer guten psychosomatischen Klinik, dass du mal 3-4 Wochen stationär richtig gut behandelt wirst. Das ist halt schwierig, weil wenn ich die Schlaftabletten nicht bekomme, was mir auch schon mal passiert ist, dann gehe ich halt in die Apotheke und hole mir dort ein Schmerzmittel, ein Hustenmittel. Gut, das und geht aber nicht mehr. Andere Sachen. Ja, aber wenn du in der Klinik bist, geht das eben nicht. Dann nimmst du alles unter Aufsicht ein und kriegst vielleicht erstmal ein anderes Mittel, was dir vielleicht etwas hilft, über den Berg zu kommen. Ich weiß nicht, wie man das macht. Ja, ich weiß es auch nicht. Also, wie du das jetzt beschrieben hast, sage ich jetzt nochmal, als medizinischer Laie, wenn du jetzt meine gute Bekannte oder Freundin wärst, dann würde ich mit hundertprozentiger Sicherheit zu dir sagen, Nina, du musst in eine Klinik und dich rundherum betreuen lassen. Wie soll denn das weitergehen, wenn du seit 2 Jahren Schlaftabletten hast und du bist eh seelisch erkrankt aufgrund deiner Depression, schon sehr lange, über ein Jahr. Ja. Und dann hast du uns gerade geschildert, wie groß die Abhängigkeit ist von den Tabletten. Da muss doch was passieren. Das stimmt, ja. Habt ihr oder hast du Kinder? Nee. Das heißt, du könntest dir es wirklich gut erlauben, in eine Klinik zu gehen? Ja, rein theoretisch Theoretisch ja, aber es ist halt, ich... Welche Angst hast du denn davor? Ich habe ja grundsätzlich Angst und Spannungszustände, so nennt man das in der Sprache der Mediziner. Und ich habe halt wirklich, ich bin so ortsbezogen und personenbezogen, ich habe halt auch nur meinen Mann, ich bin verheiratet seit über einem Jahr und ich hänge an dem und ich hänge an meiner Wohnung und ich hänge hier praktisch fest. Aber die Perspektive ist ja sehr, sehr finster, ne? Die ist finster, ich hocke hier in meiner Wohnung und... Was hast du denn vorher vom Beruf gemacht? Zahnarzthelferin. Wolltest du gerne in deinem Beruf? Schon sehr lange her und aufgrund meiner äußeren Wandlung hat sich das dann auch in Sand verlaufen. Was heißt äußeren Wandlung? Ja, das gehört jetzt nicht unbedingt zum Thema Schlaftabletten. Ich sehe halt ein bisschen wilder aus. Ich bin ein bisschen gepierst und schlimm tätowiert und na gut. Schlimme Frisur und so. Und das sehe ich. Aber klar würdest du schon sagen, ich würde gerne wieder in einen Beruf gehen. Ja, irgendwas Einfaches. Irgendwie so, was habe ich nach Zahnarzthelferin? Habe ich Briefsortiererin bei der Post gemacht. Das war ganz lustig eigentlich. Also Zahnarzthelferin kann ich nicht mehr machen, das geht nicht vom Äußeren her, aber irgendwas ohne Kundenkontakt würde ich schon machen, irgendwas Stupides, Einfaches. Wie geht denn eigentlich dein Mann mit dieser doch sehr wahrscheinlich auch für ihn belastenden Situation? Ja, schrecklich. Ich habe ja vorher bis zu 20 Tabletten am Abend genommen, mit diesen ganzen Psychopharmaka zusammen. Und irgendwann haben wir uns halt sehr gestritten und er meinte, es kotzt ihn halt alles an mit der ganzen Tablettensucht und ich wusste das nicht von Anfang an. Dass durch diesen Streit habe ich die ganzen Tabletten abgesetzt und bin deshalb auch ins Krankenhaus gekommen, weil das ein kalter Entzug war. Und ich bin von allem losgekommen, wie gesagt. Aber nicht davon. Dem Schlafmittel nicht. Auch nicht in der Krankenhaus. Ist das ein Arzt deines Vertrauens, mit dem du es da zu tun hast? Ja, eigentlich schon. Erörter mit ihm das doch mal, die Möglichkeit einer stationären Behandlung. Erörter das nur mal, sprich mal drüber. Ich meine, wenn du jetzt sehr viele Bedenken hast und Angst hast, das muss man ja alles sehr ernst nehmen. Aber bring das Thema nur mal auf den Tisch. Ja, okay. Vielleicht könnt ihr gemeinsam dann doch einen Weg finden, vielleicht auch in deiner unmittelbaren Umgebung, vielleicht gibt es da eine ganz gute Klinik. Ich glaube wirklich, ich bin fast 100%ig davon überzeugt, dass das nur so geht. Ja, müsste ich mal vielleicht auch ansprechen dann so direkt. Ganz direkt. Vielleicht wundert er sich auch sogar, wenn du ihn darauf ansprichst. Er hat sich schon gewundert, als ich die ganzen Psychopharmaka abgesetzt habe, weil ich sie eigentlich brauche, aber ich versuche das jetzt halt ohne, aber so diese Tabletten, von denen kommt man einfach so nicht los. So, und deshalb brauchst du Hilfe. Ja. Und die Hilfe kriegst du, glaube ich, nur kompetent, wenn man dich Tag und Nacht betreut für eine Weile. Ja. Ist meine Auffassung. Sprich mit deinem Arzt bitte darüber, Nina. Alles Gute. Alles klar, danke schön. Tschüss. Katja, 18 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo? Hallo Katja. Dein Thema. Ja, ich bin eine Geliebte. Wie bitte? Ich bin eine Geliebte. Du bist eine Geliebte? Ja, das ist aber ein bisschen komplizierter. Im ersten Moment würde ich sagen, ich gratuliere dir. Ja, nee. So einfach ist es nicht. Nee. Von wem bist du denn eine Geliebte? Von meinem Freund. Hätte ich mir fast gedacht. Aber was ist denn da? Ist der verheiratet? Ist das kompliziert? Er ist verlobt. Er ist verlobt und hat zwei Kinder. Aha. Ja, und das Problem ist jetzt, dass wir gestern auf dem Geburtstag eingeladen worden sind von einer Freundin von mir. Und das war am Anfang, war das noch ganz in Ordnung. Dann ist er rüber zu den Kindern und ich wollte halt hinterher. Moment, ich habe kurz hinterher. Ihr wart eingeladen auf einem Geburtstag von einer Freundin seiner Verlobten, oder was? Ja, die war auch da. Und die Verlobte war auch da? Ja. Und du warst auch da? Ja. Und die Verlobte weiß aber nichts von dir? Doch. Wie weiß das? Die weiß schon, dass es mich gibt, die weiß aber nicht, dass ich diejenige bin. Ach so, die weiß, dass da irgendein Techtelmechtel läuft, aber die weiß nicht, dass du diejenige bist. Genau. Verstehe. So, ihr seid ja also auf dieser Party. Ja, und dann ist er halt rübergegangen mit den Kindern. Wollte ihn ins Bett bringen. Und dann bin ich halt hinterher, hab mich halt von der Party so weggeschlichen. Und wir haben aber nicht mehr so dran gedacht, dass sie ein Haus der Schlüssel hat. Und auf einmal platzt sie da in der Wohnung ein. Moment, Haustür. Ich meine, sie sei auch auf der Party gewesen. Dann brauchst du ja keine Haustürschlüssel. Nein, die war ja auf der Party von der Freundin. Die wohnen so schräg gegenüber von denen. Aha. Und der hat die Kinder heimgebracht. Ach so, der hat die Kinder ins Bett gebracht zu sich nach Hause. Genau. Verstehe. Und naja, auf jeden Fall hat die dann vorhin bei mir angerufen. Halt Mittag. Also dann hat die euch da erwischt, während du dann auch mit in der Wohnung von denen warst? Ja. Und gab es da eine große Schreierei, oder? Ja, ja. Aber ihr wart nicht gerade mitten im Knutschen oder so? Nee. Das nicht? Nee. Es gab Schreierei und du bist dann gegangen? Ja, ich bin dann heim. Das war's. Und jetzt hat sie heute angerufen? Ja, und sie hat halt bei mir angerufen. Mhm. Und will halt morgen mit mir reden. Mhm. Mhm. Und du? Ich weiß absolut nicht, ob ich morgen mit ihr reden soll oder nicht. Habt ihr einen Termin ausgemacht morgen schon? Nee, ich sollte sie halt vorher nochmal anrufen. Ja. Frage nochmal, wie alt ist der Mann, dein Freund? 22. Die sind verlobt, haben Kinder? Zwei Stück. Und das Mädel oder die Frau von ihm, wie alt ist die? Die ist 22. Auch 22. Mhm. Die sollte lieber mit ihrem Typ reden als mit dir. Ja, das Problem ist ja halt, dass ich halt noch in der Kneipe arbeite. Mhm. Und die halt auch täglich in dieser Kneipe sind. Mhm. Und ich sehe die ja wirklich täglich, die beiden. Und das geht ja jetzt schon seit einem Jahr so. Mhm. Hast du denn mit deinem Freund nach diesem Vorfall auch nochmal gesprochen? Nein. Weiß der, dass sie dich morgen treffen will? Ich denke schon. Das wird sie ihm erzählt haben, ne? Ja, denke ich mal. Was ist das für ein Feigling? Warum meldet er sich nicht bei dir? Weiß ich nicht. Wie lange hast du mit dem schon was? Ein Jahr. Ein Jahr? Mhm. Mit allem drum und dran? Mhm. Du bist verliebt? Ja. Total? Ja. Du wärst gerne mit dem richtig zusammen? Ja. Der mit dir aber nicht, ne? Ja, er sagt zwar, er will sich trennen und so, aber das sagt er ja schon seit einem Jahr. Mhm. Und langsam denke ich mir einfach nur, er ist nur mit dir zusammen wegen den Kindern. Oder ist er vielleicht mit dir nur zusammen, weil er... Ja, weil du vielleicht ein gutes Betthäschen bist? Ja, das glaube ich nicht. Böse ausgedrückt, man muss ja alles immer bedenken. Ja, nee, gut, er sagt ja, er liebt mich und so, aber irgendwie weiß ich nicht. Ja, das ist ein bisschen komisch, weil ich weiß nicht, ob ich ihm glauben soll oder nicht. Mhm. Einerseits tut die Verlobte von mir leid, weil das ist auch eine gute Freundin von mir. Wie, die Verlobte ist eine gute Freundin von dir? Ja. Ach so, das auch noch? Ja. Wird ja immer komplizierter. Das, ja. Ihr Mädels seid auch noch befreundet. Ja. Eieieiei. Ja. So, ja, dann. Ich wollte gerade zuerst sagen, nö, geh da morgen nicht hin. Das sollen die untereinander regeln. Aber nun sagst du, dass ihr auch noch gute Freundinnen seid, ihr beiden Frauen. Mhm. Ja gut, dann musst du hingehen. Mhm. Dann musst du hingehen. Und dann musst du dir genau überlegen, was du da sagst und was du willst. Ja, nur wenn ich dir das jetzt alles sage, wie es so ist und dass das halt mehr so ist. Mhm. Dann rastet die komplett aus. Mhm. Dann ist die unzurechnungsfähig und was weiß ich. Mhm. Deswegen, ich will da eigentlich überhaupt nicht hin. Wie nah seid ihr denn Freundinnen? Man sagt das ja immer so leicht, wir sind befreundet. Wir sind seit ja, also, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Aber ihr seid nicht so die super Busenfreundin? Nee. Das nicht. Das sind so, gut, sagen wir mal, eine gute Bekanntschaft. Ja. Mhm. Ja, das ist ziemlich blöd. Weißt du, mich machst du viel stutzig. Beispielsweise, dass er dich nicht angerufen hat. A, nach dem Vorfall. B, wird er das wahrscheinlich jetzt auch wissen. Die wird ja einen Riesentat zu Hause gemacht haben. Ja, Hanni. Ja. Ich war ja noch dabei. Ja, warum ruft er jetzt bei dir nicht an und sagt irgendwas, macht irgendwas? Finde ich komisch, finde ich seltsam. Weiß ich nicht. Mhm. Ich weiß nicht, warum er sich bei mir nicht meldet. Er hat sein Handy aus. Mhm. Also er hat sein Handy jetzt aus und ich weiß auch nicht, warum er sich meldet. Pass auf. Dann würde ich auch wirklich doch bei meiner ersten Meinung bleiben, bei der ersten Version. Ruf die Frau morgen an und sag, pass auf, regel du das mit deinem Verlobten. Und mein Verlobter oder dein Verlobter regelt das mit mir. Aber wir beiden Frauen haben nichts miteinander zu besprechen. Was wollt ihr denn reden? Ich weiß nicht, sie ruft mich heute an und wollte mit mir darüber reden, weil die Sache, die gestern Abend vorgefallen ist. Mhm. Und weil ich für die Kleinen noch was hatte. Und was weiß ich, auf jeden Fall ist sie total hysterisch gestern Abend noch geworden. Und er war dann nur am Rumschreien und hat den Geburtstag noch versaut. Ich habe mir hinterher meine Sachen gepackt und bin gegangen. Mhm. Und er, wie ist er da in Erscheinung getreten? Er saß auf dem Stuhl und war fix und fertig mit Nerven. Mhm. Und dann bin ich halt aus der Wohnung raus, da waren die beiden noch da. Ja. Dann ist hinterher dem sein Cousin oder was es auch immer ist nochmal zu dem gegangen, hat noch mit dem geredet. Und danach war dann halt gut, dann hat er sich jetzt ins Bett gelegt und hat geschlafen. Könnte sein, dass er auch eher ein Weichei ist und ein Feigling? Das könnte sein, ja. Ja. So. Und deswegen wirst du das nicht ausbaden, das soll er ausbaden. Ich würde an deiner Stelle morgen nicht zu dem Treffen gehen. Ja, gehe ich auch, glaube ich, gar nicht. Ich würde nicht hingehen, nein. Ja gut, dann kommst du morgen in die Kneipe, die weiß ja, wo ich arbeite. Du musst mit ihr ja nicht über das Thema reden. Das soll sie mit ihrem Freund bereden. Ja. Das ist der erste Ansprechpartner, nicht du. Der ist es. Und ich hoffe, dass der bald Manns genug ist, um sich bei dir zu melden und klar Tisch zu machen, um zu sagen, was er nun will. Will er nach einem Jahr bei dir bleiben oder will er bei der Frau bleiben? Ja, das ist es ja. Das sage ich dem ja auch schon. Ich habe ein bisschen, ich will jetzt nicht zu viel schlechte Stimmung machen, Katja, aber ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass du nicht die dollsten Karten da hast. Ja, das merke ich auch. Dann. Ja, dass der nicht so sehr auf deiner Seite steht. Sonst hätte der sich eigentlich schon gemeldet bei dir. Ja. Es ist ein schlechtes Zeichen. Ja, ich weiß es nicht. Der sagt zwar, wenn er besoffen ist oder so, sagt er auch, ich liebe dich. Ja, wenn er besoffen ist. Na toll, ein tolles Kompliment, wenn er besoffen ist. Was sagt man ja, sich also? Wenn er nüchtern ist, dann kommt er zu mir an und ja, hallo, gib mir mal die Hand und mal ein Küsschen auf die Backe und das war's dann. Hm. Und so geht das jetzt schon seit einem Jahr. Ja, aber ihr habt auch Sex miteinander. Ja. Ja. Ich habe beinahe die Vermutung, dass der dich so nebenher hält. Und jetzt ist es eskaliert und jetzt zeigt sich, wie standhaft er ist und wie integer er ist. Ob er sich auf deine Seite schlägt oder ob er klein beigibt. Jetzt soll ich die beiden jetzt einfach mal machen, darf ich mich daraus. Ja, so würde ich, wenn das aushältst, mach es so. Lass dich auf keine Diskussion ein, zieh dich zurück und wart mal ab, ob der Herr sich meldet bei dir. Ja. Okay, alles Gute. Okay. Tschüss. Danke. Tschüss. Gabi, 34 Jahre alt. Morgen. Oh. Hallo? Ja? Ja, hallo Gabi. Hallo. Dass die, eben zu der Vorgängerin, dass die Freundin ausschwebt, kann ich mir gut vorstellen, weil ich die gleiche Situation habe. Reden wir da jetzt drüber? Ja. Ja, das ist dein Thema. Ja, und zwar ist mir mein Mann fremdgegangen. Mhm. Auch mit meiner besten Freundin. Auch mit der besten, sogar mit der besten Freundin? Ja. Das finde ich besonders schlimm. Weil das, als beste Freundin, darf man das nicht machen. Da muss der Mann der anderen Freundin tabu sein. Ja, nur da hat keiner mit gerechnet, weil sie auch ein Verhältnis mit meinem Bruder hatte. Also, wie lange seid ihr verheiratet? Verheiratet 3 Jahre und zusammen sind wir 15. 15 Jahre zusammen, also eine ganz lange Beziehung. Wann ist jetzt diese Fremdgeherei passiert? Letztes Jahr im Mai. Letztes Jahr im Mai. Wie ist das rausgekommen? Ja, ich hab's, ich hab da gemerkt, mein Mann hat sich verändert, mir und den Kindern gegenüber. Mhm. Sie sich auch. Mhm. Ja, und irgendwann sagte mein Mann, ich würde rumspinnen, hat mir eingeredet, dass ich nicht mehr ganz dicht wäre. Mhm. Und ja, irgendwann habe ich so das Techtelgemächtel mitgekriegt. Mhm. Und er wollte sich dann von mir trennen, wollte für eine Woche zu seiner Cousine, weil er sagte, er wollte ein bisschen Abstand. Mhm. Bei der Cousine? Ja, bei der Cousine. Aber mit der hat er nichts? Nee. Mhm. Ja, und auf einmal war meine Freundin auch verschwunden. Verstehe. Und da kriegte ich raus, dass die beiden zusammengezogen sind. Nein. Zusammengezogen? Ja. Und wie ist der Stand heute? Ist er zurückgekommen wieder zu dir? Ja, er war nur eine Woche mit ihr in dieser Wohnung und rief mich dann an, auch der Kinder wegen. Mhm. Ja, und seitdem höre ich jeden Tag, dass er mich liebt. Aber dein Vertrauen ist kaputt. Das ist total weg. Und es ist ihm auch nicht gelungen, das wieder aufzubauen? Es fängt langsam an. Nach einem Jahr? Nur das Problem ist, sie wohnt auch nicht weit von hier entfernt. Haben die beiden noch Kontakt miteinander? Nein. Hast du noch Kontakt mit der Freundin? Nein, absolut gar nicht. Hast du mit ihr irgendwann eine große Auseinandersetzung gehabt? Ja. Ja, verstehe ich auch. Wenn es die beste Freundin ist, dann muss man das auch tun. Weil das ist auf dem Geburtstag von meiner 2-jährigen Tochter rausgekommen. Mhm. Und er war so feige, hat es mir noch nicht mal gesagt, sondern hat es meiner Schwester gesagt. Warum hast du den Mann wieder zurückkommen lassen? Ja, weil, ja gut, er sagte, es war ein Ausrutscher. Ja. Aber ich, ja gut. Aber an dem Tag, als ich das erfahren habe, hatte ich auch erfahren, dass er mir schon mal fremdgegangen ist. Mhm. Aber das war ganz am Anfang der Beziehung. Wie würdest du denn jetzt das Gefühl zu ihm beschreiben? Ist das noch Liebe? Ja, das ist das Problem. Das frage ich mich selber manchmal, ob das Liebe ist oder Gewohnheit. Mhm. Und dann noch den... Nur ich sag mal, ohne ihn kann ich auch nicht, weil ich irgendwo das Gefühl ist eigentlich nur fest. Nur das Problem ist dann, wenn wir zusammen schlafen, dann ist gar nichts mehr. Also dann rede ich nicht, dann sitze ich drum da. Wie wenn ihr miteinander schlaft? Danach. Ach so, danach. Macht es dir überhaupt noch Spaß, mit ihm zu schlafen? nicht direkt. Macht's ihm noch Spaß, mit dir zu schlafen? Soweit du das beurteilen kannst, ja. Ja, weil er sagt, nachdem er diesen großen Fehler gemacht hat, liebt er mich umso mehr. Aber du klingst alles andere als glücklich. Ja. Weil da ist... Schwer belastet. Ja, ich sag, das höre ich auch immer wieder von den Kindern, wenn wir mal Streit haben. Und meine jüngste Tochter, die ist 3, die Gabi, andere ist... Weißt du was? Ich sehe gerade auf die Uhr. Wir sind sofort vom Sender weg. Leg mal bitte auf, wir rufen dich gleich nochmal zurück. Okay? Ja, gut. Okay, bis gleich. Tschüss. Das war's für heute Nacht in der Technik, Jens Giegel. Bis morgen. Gute Nacht. Alles zusammen. Tschüss.